Wozu hat Gott dem Papst die Gabe der Unfehlbarkeit verliehen? Gott hat dem Papst die Gabe der Unfehlbarkeit verliehen, damit wir alle hinsichtlich der Wahrheit, welche die Kirche lehrt, gewiss und gesichert seien. Ja, ich wusste, das ist wieder das eigentliche Kreuz in der heutigen Zeit, dass die Leute verunsichert sind. Über Coronavirus weiß auch keiner, was er glauben soll. Die einen sagen, es gibt schon zig Millionen Tote in China. Und die anderen sagen, in 2% der Fälle im Durchschnitt ist die Infektion tödlich. Also beides gleichzeitig kann nicht wahr sein. Wenn es über 10 Millionen Tote gibt, dann müsste es schon über 500 Millionen Infizierte geben. Das ist ein Drittel mindestens von den Chinesen. Das kann man nicht annehmen. Beides gleichzeitig kann nicht richtig sein. Und dann, ja, der angebliche Bericht gestern rausgekommen ist von einem chinesischen Geheimdienstoffizier und Neuauflage von der Shoah praktisch. Da darf man nicht drüber lachen. Da kann er drüber lachen. Das muss ich ernst nehmen. Wir wollen ja politisch korrekt bleiben. Nicht wahr? Also, es hat alles seinen Sinn. Der Katholik muss, der Gläubige muss ja sicher sein über das, was die Wahrheit ist, die von Gott geoffenbarte, von der Kirche gelehrte Wahrheit. Deswegen gibt es Unfehlbarkeit der Kirche, der lehrenden Kirche und im Speziellen nochmal des obersten Hirten, der auch der die Unfehlbarkeit der Kirche alleine in seiner Person ausüben kann, auch oft ausgeübt hat. Quer durch die Jahrhunderte, angefangen mindestens in schriftlichen Zeugnissen im 2. Jahrhundert, gibt es Aussagen bei den Vätern, Kirchenvätern, über den Primat des Papstes. Abgesehen von all dem, was verloren gegangen ist an Schriften, Briefen und so weiter von den ersten Zeiten. Also, es geht direkt an die Anfänge zurück, gibt es ja auch keinen Zweifel dran, dass immer so schon so gesehen worden ist. Also im Zweifelsfall, im Streitfall und so weiter, man sich an den Nachfolger Petri in Rom wenden muss, dass der das letzte Wort hat.